Träumst du auch von einem perfekt organisierten und aufgeräumten Zuhause? Dann sage ich herzlich willkommen zum Aufräum-Podcast. Episode: Jeden Tag ein bisschen Haushalt. Hallo zum ersten Podcast im Jahre 2015. Heute haben wir Mittwoch, den 7.1. Ich möchte mich erstmal recht herzlich bedanken. Ich habe zu Weihnachten ein Päckchen bekommen von einer Podcast-Hörerin mit ein paar Söckchen drin für unsere frisch geborene Tochter. Und die passen auch wunderbar. Ich habe sie schon angehabt, ich habe schon ein Foto gemacht und werde das Foto als Episodenbild für diesen Podcast hochladen. Also vielen Dank hierfür. Ja, heute geht es darum, jeden Tag ein bisschen Haushalt zu machen. Und das habe ich letzte Woche mal probiert. Warum habe ich das gemacht? Ich habe in den letzten Wochen gemerkt, dass ich habe so ein bisschen Ordnung und sauber machen nach Lust und Laune gemacht. Also wenn ich dann mal Lust hatte oder wenn ich mal gesehen habe, oh, hier ist dreckig, habe ich dann sauber gemacht. Aber so richtig sauber war es nicht. Ich habe nicht oft genug gesaugt und wenn ich Gäste empfangen habe, war es mir ein bisschen unangenehm manchmal, weil es nicht so sauber war, wie ich das wollte. Und natürlich habe ich SOS, ich bekomme Besuch, immer wieder gemacht, also immer wieder schnell geputzt, wenn sich jemand angekündigt hat. Aber das kann ja auch nicht die Lösung auf Dauer sein. Und darum habe ich gemerkt, da muss ein Putzplan her und habe mir für jeden Tag eine Sache oder mehrere Sachen vorgenommen, sodass dauerhaft sauber ist. Ja, Montag saugen, Wohnung 20 Minuten aufräumen, habe ich gemacht. Saugen geht ja total schnell, ist ja, macht ja Spaß. Und aufräumen habe ich wie beim Saugen mir die Funkkopfhörer aufgesetzt und Musik gehört. Dann ging es eigentlich ganz gut. Dienstag habe ich mir das Bad vorgenommen. Also das Bad mache ich jeden Tag, putze ich die Badewanne ab und putze ich das Waschbecken ab. Aber so der richtige Putz, der fehlt dann, also der tiefere. Und darum habe ich am Dienstag mir das Bad vorgenommen. Auch wieder mit den Kopfhörern und einen Podcast habe ich nebenher gehört. Und die Wohnung habe ich auch wieder 15 Minuten aufgeräumt. Habe dazu Oma und Opa angerufen mit einem Headset am Telefon, sodass ich nebenher aufräumen kann. Und da das Telefonat meist länger geht, habe ich anstatt 15 Minuten 40 Minuten aufgeräumt. Am Mittwoch waren die Flächen dran, also Flächen abwischen. Da habe ich einen neuen Staubwischlappen von Tupper und damit ging das auch ganz wunderbar. Und habe eben die ganzen Flächen abgewischt, Regale abgewischt, nebenher wieder Musik gehört. Dann habe ich Spiegel geputzt und wieder gesaugt. Donnerstag habe ich meinen Bürotisch 30 Minuten bearbeiten wollen. Das habe ich auch gemacht, aber ich habe ihn dann komplett aufgeräumt und es hat dann 2 Stunden gedauert, aber jetzt ist er tipptopp aufgeräumt und organisiert. Freitag war wieder Saugen dran, mit diesmal die Decken absaugen und das Bad wieder putzen. Samstag Fenster in einem Zimmer putzen, Gästetoilette putzen. Gästetoilette habe ich geputzt, die Fenster noch nicht. Und Sonntag saugen inklusive Sofa und 20 Minuten allgemein aufräumen, das war wieder kein Problem. Also bis auf die Fenster in einem Zimmer putzen habe ich alles geschafft. Ja, wenn ihr das jetzt auch machen wollt, euch jeden Tag was vornehmt, ist ja das große Problem, wie denke ich dran, dass ich dies auch an dem Tag dann tue. Da könnt ihr entweder sagen, ihr macht ein Zeitfenster, dass ihr sagt, ich reserviere mir in meinem Kalender am Montag von 6 Uhr bis 7 Uhr, am Dienstag mache ich es gleich morgens und so weiter, dass ihr wirklich einen Termin macht und den dann natürlich auch einhaltet. Möglichkeit 2 ist, dass ihr euch einen Anker setzt. Also irgendwas muss immer regelmäßig passieren. Ich stehe auf und direkt nach dem Aufstehen mache ich meine Aufgaben. Oder wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, dann mache ich meine Aufgaben. Oder immer direkt, wenn ich bevor ich schlafen gehe oder abends, bevor ich meinen 20.15 Uhr Film anschaue, mache ich meine Aufgaben im Haushalt. So, wie habe ich das gemacht? Ich habe, wenn ich aufstehe, dann richte ich mich, dann frühstücke ich und schaue beim Frühstück meistens schon in meinen Kalender rein, was heute ansteht. Und da habe ich in meinem Kalender mir schon Eintrag gemacht, was an dem Tag ansteht. Ich habe mir morgens gleich überlegt, wann ich das mache und habe mir dann da eben Anker gesetzt. Also zum Beispiel, ach komm, saugen mache ich gleich, Gästetoilette putzen mache ich heute, wenn ich nach dem Spaziergang nach Hause komme. Sowas. Und dann, genau, dann hatte ich eben Anker und quasi meinen Kalendereintrag. So habe ich das nicht vergessen. Und da ich am Abend nochmal in meinen Kalender schaue, bevor ich eben ins Bett gehe, konnte ich da nochmal prüfen, ah ja, habe ich es gemacht. Und wenn ich es vergessen habe, hat auch einmal ist es passiert, dann habe ich es eben noch am Abend gemacht, bevor ich ins Bett bin. Also, Erinnerungen machen, Anker setzen. Dann gibt es natürlich Situationen, da bin ich gerade bei meiner Aufgabe, zum Beispiel den Bürotisch ausmisten, neu organisieren und man wird unterbrochen. Irgendwie Besuch kommt, Anruf kommt rein, was auch immer. Ja, was macht man dann? Klar, Telefon kann ich ausstellen. Da kann ich sagen, das kann ich quasi stoppen damit, dass ich mein Telefon ausstecke. Aber Besuch muss ich nun mal empfangen. Und dann stoppe ich meine Arbeit, schreibe mir auf, wo ich war und genau, wo ich weitermachen will. Das heißt, wenn ich mir vornehme, 20 Minuten meinen Bürotisch aufzuräumen und nach 10 Minuten werde ich unterbrochen, schreibe ich auf, 10 Minuten Bürotisch noch weitermachen. Genau. Wie ging es mir denn mit dieser täglichen Haushaltsarbeit? Für mich war es ganz schön anstrengend. Irgendwie habe ich mich ständig unter Druck gefühlt, was machen zu müssen, weil jeden Tag musste ich was machen, muss ich nachschauen, was ist heute dran. Wenn ich es dann nicht gemacht habe, dann hatte ich ein schlechtes Gewissen und muss dann eben noch am Abend machen. Und ja, also ich habe gemerkt, man hat nicht immer den Nerv dazu und auch die Zeit, genau das zu machen, was man sich jetzt an dem Tag vorgenommen hat. Und ja, wenn ich dann sage, ich mache es an einem anderen Tag, dann vergesse ich es wahrscheinlich wieder, weil ich es dann einfach gar nicht mache. Und darum habe ich gemerkt, für mich ist das irgendwie nichts. Auch dieses ständige Wiederanfangen, ständig wieder die Funkkopfhörer aufziehen, die Putzsachen holen, mir hat es nicht gefallen. Darum sage ich, für mich ist es nichts. Und darum möchte ich als nächstes probieren, dass ich mir so eine Woche hernehme, dass ich meine täglichen Routinen trotzdem mache. Das heißt, meine Badewanne und mein Waschbecken säubern und natürlich aufräumen, was rumliegt. Aber dass ich das Putzen an einem Tag in der Woche mache und dafür mir einfach ein großes Zeitfenster vornehme. Und das mache ich nächste Woche und werde euch natürlich davon berichten, dann wie so eine Großputzaktion aussieht und wie ich mich damit gefühlt habe. Bis dahin seid ihr herzlich willkommen, euch auch einen Putzplan zu schreiben, jeden Tag ein bisschen was zu tun und vielleicht ist es ja für euch eher was als für mich. Ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss!